Kundgabe 6307. Empfangen durch Bertha Dudde am 9.7.1955. Erlösung nur durch Jesus Christus. Keinem Menschen ist es unmöglich, sich zu erlösen aus der Fesselung, die sein Los war durch den einstigen Abfall von mir. Denn durch meinen Tod am Kreuz könnet ihr euch in den Besitz von Kraft setzen, die euch zuvor gänzlich mangelte. Und ihr könnet Widerstand leisten, was euch zuvor unmöglich war. Ihr Menschen begreifet nicht die Bedeutung meines Erlösungswerkes. Und Worte allein genügen auch nicht, wenn ihr selbst euch nicht gedanklich damit auseinandersetzet, warum dieses Erlösungswerk für euch so notwendig war, warum ein Mensch sterben musste, damit ihr frei wurdet, damit ihr Kraft beziehen konntet für eure Erlösung. Ihr begreifet nicht, dass ich euch dadurch nur eine Möglichkeit geschaffen habe, die einstige Höhe zu erreichen, den Platz wieder einzunehmen, den ihr einst freiwillig aufgabet. Ihr selbst könnet in eurem unvollkommenen Zustand nicht ermessen, wie ihr früher beschaffen waret, aber ihr könnet es wieder erreichen, in den Urzustand einzugehen. Eben durch mein Erlösungswerk, weil ich selbst durch meinen Tod am Kreuz das große Vergehen wider mich entsühnte, indem ich als Mensch unsagbar für euch gelitten habe und einen überaus qualvollen Tod gestorben bin. Ihr bleibt zwar so lange noch gefesselt, wie ihr euch dem Erlösungswerk entgegenstellt, denn solange ihr ein Gnadengeschenk, das meine Liebe euch bietet, nicht annehmet, seid ihr gänzlich unfähig, euch zu befreien. Ihr bleibt ohne Kraft und ohne Licht in der Gewalt dessen, von dem ich euch befreien will. Die Kraft aber ist nur von mir selbst in Empfang zu nehmen, und darum müsstet ihr mich auch anerkennen als den, der euch die Erlösung bringt von eurer Sünde und dem darauf folgenden Tod. So wie ihr aber den Erlöser Jesus Christus anerkennet, indem ich mich selbst verkörpert habe, um für euch die Sündenschuld zu tilgen, wird es euch leicht fallen, euch zu befreien von meinem Gegner. Denn nun kann ich euch Kraft und Gnade vermitteln in reichstem Maß. Keinen Augenblick brauchet ihr nun zu zweifeln, dass ihr frei werdet. Denn diese Befreiung habe ich schon für euch erkauft durch mein Blut, das ich für euch vergossen habe. Also kann mein Gegner euch nicht mehr zurückhalten, wenn ihr euch von ihm lösen wollet. Er hat seine Macht über euch verloren, so wie ihr euch an mich wendet, in Jesus Christus, so wie ihr euch unter mein Kreuz stellet und dadurch bekennet, dass ihr mein seid und bleiben wollet in Ewigkeit. Dieser Wille kann in euch darum erwachen, weil ich dafür gestorben bin, dass euer Wille eine Stärkung erfahre, weil ich euch das erworben habe, was euch mein Gegner vorenthält. Stärkung des Willens, denn der Wille allein entscheidet, ob ihr zu mir zurückkehret oder bei ihm verbleiben wollet als sein Anhang. Doch auf dass ihr diese Willensstärkung erfahret, müsstet ihr also von dem durch meinen Tod am Kreuz erworbenen Gnadenschatz Gebrauch machen. Nur aus diesem Quell könnet ihr Kraft schöpfen zum Widerstand. Denn nur durch den Tod Jesu ist der Gnadenborn geöffnet und euch Menschen zugänglich gemacht worden. Und darum muss Jesus anerkannt werden als Gottes Sohn und Erlöser der Welt, der mir nur Hülle war vor den Augen der Menschen, auf dass ich selbst das Rettungswerk für euch Menschen leisten konnte. Denn ihr waret auch mein Anteil, und unermüdlich ist meine Sorge um das einst Gefallene, dass es wieder zu mir zurückkehrt im freien Willen. Darum musste euer Wille eine Stärkung erfahren, denn aus eigener Kraft würdet ihr niemals euren Willen gewandelt haben und den Rückweg zu mir gegangen sein, denn dieses wurde verhindert von meinem Gegner, in dessen Gewalt ihr euch befandet, seit eurem Absturz in die Tiefe und von dem ich euch darum erlöst habe. Alle könnet ihr frei werden von ihm, doch nur, so ihr den Weg zum Kreuz nehmet und euch nun mir als eurem Herrn empfehlet, der ich wahrlich euch helfe und die Kraft gebe, euch endgültig zu lösen aus den Fesseln des Todes. Amen.